Akt 3, Szene 1. Am Bahnhof. Kommissar Gandolf geht zum Informationsschalter. Die Leute stehen Schlange. Er drängelt sich vor. Frau Schneider bleibt hinten in der Schlange und spricht mit Pauline. Herr Schneider folgt Kommissar Gandolf. Er ist nervös, ungeschickt und fällt über einen Koffer. Die Leute protestieren. Aber ich bin vor Ihnen. Vorsicht, mein Koffer. Warten Sie, wie wir alle. Sie haben kein Recht vorzudrängeln. Ich bin genauso in Eile wie Sie. Jetzt bin ich dran. Kommissar Gandolf steht am Schalter und zeigt der Angestellten seinen Dienstausweis. Entschuldigung, Fräulein, aber es ist sehr dringend. Sind Züge aus Hockenheim angekommen? Aus Hockenheim? Nein. Die sind alle ausgefallen wegen Streik. Aber einer ist doch gefahren. Er kommt in 10 Minuten an. Vielen Dank, Fräulein. Auf welchem Gleis kommt der Zug an? Gleis 3. Zu den Leuten, die protestieren? Ich bitte Sie nochmals um Entschuldigung. Vielen Dank.